den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont. Mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Ahnung treibt, berauscht sich an dem Heil. Schlürft ihr